Werte Zuhörerinnen und werte Zuhörer, für unsere heutige Sendung haben wir ein kleines Heimstudio aufgebaut und sitzen hier zu dritt und werden uns heute in der kommenden Sendung mal mit einem Thema beschäftigen, was wir sonst überhaupt nicht auf der Pfanne oder auf der Platte haben. Normalerweise gibt es in unseren Sendungen ja Kommentare und Ergüsse zu dem erbärmlichen Zustand dieser Welt. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, was auch sonst nicht so im Fokus unserer Zuhörerinnen und Zuhörerschaft steht. Wir wollen uns nämlich mit dem Thema Punkrock oder der Musikszene im Allgemeinen in Ex-Jugoslawien beschäftigen. Und zu diesem Thema haben wir einen Studiogast eingeladen, nämlich Franz, der aus persönlichen Gründen ein wenig damit konfrontiert ist. Da wird er gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Hallo Franz, dann sitzt die Caro da, die uns technisch durch diese Sendung führen wird und versucht, das einigermaßen unfallfrei über die Bühne zu kriegen. I try my best, Matze. Ja, danke. Genau, und ich, Matze, werde versuchen, ein wenig durch diese Sendung zu führen, obwohl ich auch zugeben muss, dass ich von diesem Thema, ehrlich gesagt, so gut wie überhaupt keine Ahnung habe. Denn in der subkulturellen Szene des letzten Jahrtausends, aber auch des heutigen Jahrtausends, spielt dieses Thema eigentlich kaum eine Rolle, obwohl, wie Franz im Vorgespräch gesagt hat, es hier eine unglaublich interessante tatsächlich ja auch Punk-Szene gibt, so würde ich es mal beschreiben. Und wir wollen uns ein bisschen mit sowohl der Geschichte Jugoslawiens beschäftigen, für die jungen Menschen unter uns, und da soll es ein paar geben, die uns zuhören, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist, ein untergegangener Staat quasi, aber was sich dort an kultureller Szene etabliert hat, beziehungsweise dort entstanden ist, das ist eine Sendung wert, wie wir finden. Also, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Franz, du hast persönliche Beziehungen dazu, beziehungsweise du beschäftigst dich schon länger mit jugoslawischen oder auch, sollte man sagen, ex-jugoslawischen Bands und hast viel mit der dortigen Punkszene, der gewesenen und der aktuellen zu tun, so habe ich es zumindest verstanden. Ganz so würde ich das jetzt vielleicht nicht formulieren, also zu tun haben durch mit denen nicht so. Also A, bin ich natürlich Nerd, wenn es um Punk und Artverwandtes geht, einfach aus schon immer irgendwie oder gefühlt schon immer, also seit auf jeden Fall über 30 Jahren. Ich habe einen persönlichen Bezug dazu, weil ich da auch selber war und eine Freundin habe, die daherkommt, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was es da so für Bands gibt oder gab, und fand das ziemlich spannend, weil die Entwicklung dort doch eine deutlich andere war als in anderen sogenannten realsozialistischen Ländern. Das ist ja eigentlich das, was das auch so ausmacht, warum das so spannend ist, dort diese Szene und das, was daraus entstanden ist und wie das auch bis heute nachhallt. Und da wollen wir heute so ein bisschen drauf eingehen. Also warum das denn so war. Vielleicht kannst du ja mal so zum Einstieg ein bisschen was über die Geschichte. Du hast dich ja total toll vorbereitet, habe ich gesehen. Vielleicht kannst du ja zum Einstieg ein bisschen was über die Nachkriegsgeschichte Jugoslawiens kurz mal erzählen, weil die spielt da eine wesentliche Rolle, insbesondere Druže Tito. Ja, der Kollege oder Genosse Tito, der ja also ein späterer dann auch Staatspräsident war in Jugoslawien. Vielleicht muss man hier kurz nach dem Krieg anfangen, also nach dem Zweiten Weltkrieg wohlgemerkt. Jugoslawien wurde ja als sozialistischer und gleichzeitig föderaler Staat gegründet. Die jugoslawischen Kommunisten haben ja 1945, also nach Kriegsende, nachdem sie, Gott sei Dank können wir sagen, siegreich aus dem Kampf gegen den Faschismus, gegen den deutschen Faschismus hervorgegangen sind, 6 Teilrepubliken gegründet. Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien und Montenegro. Das sind erstmal 5. Wo ist die 6. geblieben? Bosnien-Herzegowina. Ja. Bosnien-Herzegowina kam dann noch als 6. Republik dazu. ethnisch, wenn man sagen will, relativ gemischt oder ich glaube sogar die gemischteste Teilrepublik in Jugoslawien. Später wurde dann in Serbien nochmal, wurden mehrere autonome Provinzen quasi gegründet. Wikipedia behauptet zumindest, das sei deswegen passiert, weil Tito die stärkste Teilrepublik, also Serbien, ja, gleichstellen wollte gegenüber den anderen Republiken. Das ist wohl auch richtig so, genau. Und dann gab es eben noch Vojvodina und Kosovo. Genau. Und Tito selber, glaube ich, war halb Serbe und halb Kroate. Kroate. Ja. Oder? Ja, meine ich auch. Interessanterweise, also als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe in der Vorbereitung dazu, wie Jugoslawien, wie das Image Jugoslawiens zumindest mal in der, ich kann es nur für die westdeutsche Linke und da wiederum auch nur für die westdeutsche undogmatische Linke sagen, wieso das Image war, war das doch eigentlich immer so, dass Jugoslawien ja so ein bisschen als das freundliche Gesicht des realen Sozialismus begriffen worden ist. Oder ja, so ein Image, was wahrscheinlich gar nicht nur in der undogmatischen Linken so war, sondern auch insgesamt im Westen einfach ein eher offenerer Staat als das, was man jetzt so, ja, aus der damaligen Sowjetunion oder auch aus der DDR kannte oder aus den anderen realsozialistischen Staaten. Und dennoch, meiner Beobachtung nach, war es dann durchaus so, mit den kulturellen Entwicklungen dort in Jugoslawien hatte eigentlich niemand wirklich was zu tun. Also kannte sich irgendjemand aus? Ich kannte niemanden, ehrlich gesagt, der dazu irgendwas hätte sagen können, obwohl es ja dann doch auch in der späteren Zeit relativ viele damals sogenannte Gastarbeiter gab, die nach Deutschland gegangen sind. Aber über die kulturellen Entwicklungen, schon gar nicht über subkulturelle Entwicklungen, da gab es eigentlich nach meiner Beobachtung kein großes Wissen darüber und selbstverständlich auch kein großes Interesse daran, muss man sagen. Wann sind denn die Leute nach Deutschland gekommen zum Arbeiten? In den 50ern schon. Ah, okay. Also das also ging, okay. ging dann schon relativ zackig los. Wir haben ja hier in München, wo wir gerade sitzen, ja auch die größte exil-jugoslawische Community, glaube ich, und innerhalb Europas. Und das kommt daher. Also tatsächlich, und auch die Gastarbeiter natürlich, das spielt eine große Rolle dann auch in der Entwicklung dieser Kulturszene und Subkulturszene vor allen Dingen auch natürlich, weil also im Gegensatz zu anderen Staaten, Jugoslawien war blockfrei. Also Tito hat relativ früh, am Anfang war er noch recht sowjetorientiert, und hat dann aber relativ früh sich davon losgesagt und hat gesagt, er hat auf diesen Stalinismus keinen Bock. Es gibt diese wahnsinnig schönen Legenden, dass Stalin also mehrfach versucht hat, ihn umbringen zu lassen. Und Tito dann gesagt hat, ja, er möchte das doch nochmal probieren, dann kommt er persönlich irgendwie quasi zu ihm nach Moskau und dreht den Spieß um. Anyway, also er hat dann sich losgesagt, also von diesem Stalinismus, von der Sowjetunion, und hat gesagt, wir machen unser eigenes Ding und hat eben diese Blockfreiheit sozusagen angefangen, eben weder orientiert am Westen noch orientiert am Osten, und den eigenen Sozialismus sozusagen eingeführt. Der war nicht ohne Widersprüche. Also da muss man auch aufpassen, eben, weil du sagtest, das freundliche Gesicht des Realsozialismus, das stimmt schon, der sah deutlich freundlicher aus als der Rest. Ist jetzt gemessen am Rest aber auch keine große Kunst. Man darf trotzdem nicht vergessen, also auch Tito hat Leute, die missliebig waren oder insbesondere auch mit den Stalinisten innerhalb der eigenen Reihen, da hat er ziemlich aufgeräumt. Die haben dann alle Urlaub in Goliotok gemacht, eine kleine Insel des Hawaii Jugoslawiens. Da war ein nicht so schöner Knast, da haben die dann gewohnt. Können wir vielleicht trotzdem mal reinhören in irgendwas, weil wir jetzt schon relativ viel labern? Auf jeden Fall, genau. Bevor wir irgendwie wahnsinnig viel labern, würde ich sagen, wir fangen einfach direkt an. Also man muss kurz, vielleicht noch ganz kurz als Vorlauf, also es gab schon super früh in Jugoslawien, in den späten 60ern, schon Beatbands. könnte man jetzt auch hören, aber machen wir nicht, weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Deswegen springen wir direkt in die Zeit, als dann 1976 schon tatsächlich, also 77 gilt ja immer als Geburtsjahr des Punk, 1976 gab es schon eine Band, Paraff aus Rijeka, die haben heute ein Denkmal, beziehungsweise ein Graffiti, das sie damals dahin gemalt haben, steht heute unter Denkmalschutz in Rijeka. Kein Scherz. Also so schätzen die das. Und die hören wir jetzt mal mit Narodna Pjesma, ihrem größten Hit. Den kennen vielleicht auch ein paar sogar. Ja, Paraff, Top-Band, meiner Meinung nach eine der allerbesten frühen Jugo-Punk-Bands, eben wie gesagt aus Rijeka, und an dem Beispiel von diesem Song wird schon klar, wie anders das dann doch in Jugoslawien lief, wie anders dort mit sowas Schrägen wie Punk umgegangen wurde im Vergleich zu also anderen realsozialistischen Ländern wie jetzt Polen, Russland, Sowjetunion, DDR. Bei Paraff, genau an diesem Song, merkt man es, da merkt man schon, wie die zum Beispiel Zensur umgangen sind. Der Song handelt davon, dass sie die Polizei besingen. Aber sie besingen die Polizei damit, dass sie sagen, es gibt keine bessere Polizei als unsere. Und das war natürlich jedem klar, irgendwie zum damaligen Zeitpunkt, irgendwie, dass das Blödsinn ist irgendwie und dass das sarkastisch ist. Aber es ging durch. Und die konnten tatsächlich Platten rausbringen. Wie gesagt, heutzutage sind die ein Riesenhit tatsächlich immer noch. Also die werden immer noch gehört. Die werden immer auch noch gehört. Ja, wie gesagt, die Stadt Rijeka hat dieses Graffito auf dem Boden. Unweit von ihrer ersten Show, wo sie die gespielt haben, das ist heute wirklich, da gibt es auch so eine Plakette dran irgendwie, wo dann steht, dass halt das, ne, das ist Kulturerbe von Rijeka, ist diese Punkband, die sich damals über die Bullen lustig gemacht hat. Es gibt auch die Legende, dass tatsächlich, also die hat der Sänger, Ex-Sänger von Paraff mal erzählt, dass auf einem Konzert er die Bullen, weil natürlich waren Bullen anwesend, das gab es natürlich schon, die das dann sich da angeguckt haben, was machen diese komischen jungen Typen mit den kurzen Haaren und diesen Stachelhaaren und Lederjacken und so, was machen die da? Und dass die Bullen sich untereinander unterhalten haben und gesagt haben, irgendwie so, das ist die beste Band, die haben wenigstens mal ein Lied über uns gemacht. also sie haben es einfach nicht verstanden. Und aber im Gegensatz zur DDR zum Beispiel, wo sie es nicht verstanden haben und es deswegen einfach sofort verboten haben, war es in Jugoslawien so, dass die damit verhältnismäßig entspannt umgegangen sind. Es gab natürlich Zensur, es gab auch natürlich Eingriffe da, es gab auch die sogenannte Schrottsteuer. Das finde ich immer auch sehr schön. Wenn du als Band hingegangen bist, du musstest quasi auch vor so einer Art Komitee deine Songs vorlegen, damit du die veröffentlichen kannst. Und wenn die dann beschlossen haben, das ist aber Schrott, dann haben die eine Steuer auferlegt auf deine Verkaufspreise und dadurch wurde deine CD oder Platte automatisch doppelt so teuer wie normal. Aber ja, also sie haben die Bands aber nicht halt weggeknastet oder so. Und dadurch konnte sich da halt auch relativ viel entwickeln. Ich würde auch einfach direkt vielleicht nochmal kurz weitermachen mit einem zweiten Song. Der ist auch eigentlich ein sehr lustiges Beispiel irgendwie für diesen Widerspruch, was da passiert ist. Pankrti mit Lepi i Prazni. Die beiden Stücke jetzt, du hattest vorhin gesagt, so Ende der 70er gab es schon die ersten Auftritte von Paraff und sowas. Genau. Die kommen aus dieser Zeit oder sind 80er dann wahrscheinlich? Nein, das ist aus den 70ern tatsächlich. Also Paraff, wie gesagt, 1976, jetzt gerade eben Pankrti, hat gar nichts mit Punk zu tun, sondern heißt einfach nur übersetzt die Bastarde. Aus Ljubljana, das war von 77. Ich glaube, der Song ist von 78, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Aber genau, aber da ist jetzt schon eben das Witzige, auch wieder so eben, ne, dieser Widerspruch, was passiert denn da jetzt irgendwie? Also es gibt diese Bands, in einem realsozialistischen Land, die kritisieren ganz, also kokettieren natürlich mit so einem Namen wie die Bastarde, sie kritisieren ganz offen oder mehr oder weniger offen den Staat. Deren zweites Album Državni Ljubimirski, ich kann es nicht richtig aussprechen, aber übersetzt heißt das die Staatsliebhaber. Das wurde so gut von der Öffentlichkeit angenommen, dass es einen Award gewonnen hat als bestes Album des Jahres in Jugoslawien. Also es ist so, das ist eben wirklich so total grotesk, diese Geschichte irgendwie, wie das funktioniert hat. Und das ist super. Dann kommen da auch später noch zu anderen Bands, beziehungsweise auch, also was die dann noch alles gemacht haben irgendwie. Da kommen wir gleich zu. Okay, aber, interessant, ja. Ja, wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Zeit. Vielleicht überspringen wir ganz kurz, seien aber trotzdem kurz der Ehre halber erwähnt, Pekingski Patka, die Peking-Ente aus Novi Sad, die gab es auch noch in den späten 70ern. Da gab es noch etliche andere Bands natürlich, aber es führt viel zu weit. Aber Pekingski Patka sollte man sich unbedingt mal anhören, auch sehr, sehr lustig. Die hatten unter anderem den ersten Fernsehauftritt einer jugoslawischen Punkband überhaupt in Jugoslawien. Ja. Genau. Ich würde mal weiterspringen und einen kurzen Umweg nach Sarajevo machen. Wie du das vorhin schon erwähnt hattest, natürlich die multiethnischste Region überhaupt in Jugoslawien. Also dort haben wirklich alle gelebt, Muslime, Orthodoxe, Bosnier, Serben, Kroaten, alle waren da irgendwie zu Hause. Ist auch heute ja noch so, wenn auch etwas getrennter, aber es ist immer noch eine tolle Stadt, kann ich auch nur empfehlen, kann man unbedingt mal hinfahren. Das ist sehr spannend, da kann man auch so nachempfinden, wie das früher war, so mit Mauer und so, weil es gibt noch Ost-Sarajevo, da leben nur Serben. Es ist sehr schräg. Aber aus Sarajevo kam zu der Zeit auch sehr früh eine Band 1980. Die ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für Jugo-Punk, weil die angefangen haben als Punkband, sondern für, ich würde sagen, Jugo-Rock, wie auch immer man es nennen möchte, im Allgemeinen. Und das waren Zabranjeno Pušenje. Zabranjeno Pušenje heißt übersetzt Rauchen verboten. Das war eben auch eine multiethnische Band aus Sarajevo. Und die haben dann total coole Sachen gemacht. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal rein. Die haben nämlich auch ein wahnsinnig gutes Intro für ihre Platte. Hallo Walter heißt die Platte. Nee, das ist Walter, heißt sie natürlich. Nicht Hallo Walter, das ist Walter. Und das beruht auf einem Film, auch toller Film, über die Besatzung von Sarajevo durch die Deutschen. Und am Schluss wundert sich dann der deutsche Offizier, er sucht die ganze Zeit diesen Untergrundkämpfer Walter und dann unterhält er sich dann mit seinem Kollegen und sie stehen über Sarajevo und dann sagt er irgendwie, jetzt weiß ich, wer Walter ist, aber das hören wir gleich, und zeigt eben auf Sarajevo und sagt, das ist Walter. Also genau, Zabranjeno Pušenje mit dem wahnsinnig guten Intro und dann Anarchia all over Bašarsija. Bašarsija, vielleicht kurzer Fun Fact, der muslimische Stadtteil, Stadtkern der Altstadt von Sarajevo. Und da haben Zabranjeno Pušenje die Anarchie ausgerufen. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Merkwürdig. Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist. Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen. Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter. Thank you. Ja, also Zabranjeno Pušenje, eine ganz wichtige Band. Und was man jetzt in dem Song schon gehört hat, wenn man aufgepasst hat, sie singen am Schluss von den Neo Primitives. Und das war ganz spannend. Die haben eine eigene Bewegung quasi gegründet, mit ein paar anderen Leuten zusammen, und nannten sich eben die Neuen Primitivisten. Ich vergleiche das immer ganz gerne hier mit so ein bisschen dieser geniale Dilettanten-Geschichte, die es ja auch in Deutschland gab. Wobei das in dort nochmal was Eigenes hatte, weil die eine sehr eigene Note von Sarajevo da reingebracht haben. Also A, haben sie ganz viel mit Slang gesprochen, der also ein bisschen, also viel auch osmanisch-türkisch beeinflusst ist, und sie haben sich so ganz stark darauf konzentriert, irgendwie sich so mit den Outsidern gemein zu machen, mit den kleinen Leuten. Und die haben also später dann auch, die haben eine Radiosendung gemacht, die haben eine Fernsehsendung witzigerweise gemacht, die ist so ein bisschen so Monty Python mäßig, das ist sehr, sehr lustig. Man kann sich auch die Videos von Zabranjeno Pušenje, gibt's auf YouTube teilweise, die sind auch durchaus unterhaltsam. Und ich fand, also ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden, das sagt, also that the embodiment of new primitivism is a youth who both reads challenging works such as Hegel's Phenomenology of the Spirit, but also does not mind having fistfights. Ach, schön. Oder also der selbsternannte Chefideologe der neuen Primitiven, Malcolm Muharrem, hat über den Neoprimitivismus gesagt, das war die erste Kugel aus Sarajevo, die ihr Ziel getroffen hat, seit der Prinzip den Ferdinand 1914 erschossen hat. Also ziemlich abgedrehte Bewegung, da kann man sich mal reinfuchsen. Es führt hier auch leider ein bisschen zu weit, aber es ist sehr, sehr witzig und sehr, sehr interessant, was sie da gemacht haben und wie sie das gemacht haben. Und aber auch da wieder, ne? Also die haben ja auch ganz offensichtlich über Sachen lustig gemacht, die auch im Land verkehrt gelaufen sind. Haben sich ganz klar natürlich auf der Seite der kleinen Leute positioniert, der Gauner, der Gangster, der Hoodlums, so. Und sie wurden aber, also statt dass sie irgendwie zensiert wurden, waren sie im jugoslawischen Fernsehen. Also ziemlich abgedreht. Und Zabranjeno Pušenje sind bis heute aktiv. Die haben kürzlich hier gespielt. Ich bin da nicht hingegangen, weil es mir zu teuer war. Aber die gibt es immer noch. Die machen heute, wie ganz viele Bands aus dieser Zeit, die so als Punkbands angefangen haben, machen die heute, ich sag mal, relativ gefälligen Poprock. Andere Bands, wie auch Paraf zum Beispiel, sind später in so eine New Wave-Ecke gegangen, haben dann, also, die haben alle relativ schnell angefangen, auch zu experimentieren, auch dann auch eigene folkige Einflüsse, je nachdem, von wo sie kamen, mit reinzunehmen. Wie gesagt, führt hier alles zu weit, aber es ist wahnsinnig spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Also man hört eine Paraf-Platte und dann hört man eine andere und man denkt, das sind zwei komplett verschiedene Bands. Und gibt's denn die Paraff-Leute heute noch? Die leben tun die noch in Teilen. Aber zumindest. Sie treten nicht mehr auf wie die. Genau, Sabra Neno Pujine, die gibt's noch, die treten noch auf, aber auch andere Bands wie Pekinski Patka und so, die haben sich dann auch reunited und die spielen heute vor Riesenhallen. Also das ist total abgedreht. Die spielen wirklich vor ausverkauften Riesenhallen irgendwie. Und da steht dann Jung und Alt. Und das ist ja auch sowas, was wahnsinnig interessant ist an dieser Kultur und an dieser Subkultur dort, was das für einen Nachhall hat. Also wenn du dir heute ein Sabra Neno Pujine Konzert anguckst, da steht vom Ü50er oder Ü60er bis zum 20-Jährigen oder 17-Jährigen stehen da alle. Und alle gehen komplett drauf ab und kennen die Texte. Also das ist schon sehr, sehr wild. Ich würde vielleicht, wie lange dauert denn? Ich guck mal ganz kurz. Wir müssen ja einmal hier für dich auch, du bist ja Ska-Fan, wie wir vom Intro wissen. Es gab natürlich auch Ska-influenced Bands und es gibt vor allem Prljavo Kazalište aus Zagreb. Die haben relativ früh was gemacht, wo ich sagen würde, das sind die, ja, die kroatischen Madness. Die würde ich mal kurz spielen mit Crno-Beli Svijet. Svijet heißt Welt, Crno-Beli heißt Schwarz-Weiß. Da weiß man sofort, wo der Hase langläuft. Hauen wir mal kurz rein. Oko mene to je crno-bijeli svijet. Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. Bijeli televizor, rijetki noćni tramvaj, moja bijela djevojka, uvozni ekskluzivni program, mama, tata, pas i kravata. Ich meine, die Madness zumindest als artverwandt erkannt zu haben. Ja, wie gesagt, da gab's auch andere Bands, Idoli, die haben auch sehr früh mit diesem Style kokettiert, ich sag mal so mit dieser Two-Tone-Ecke aus England, aus dem Ende der 70er, frühen 80er. Und auf jeden Fall gut tanzbar. Ich hatte ein wunderschönes Erlebnis mit diesem Song, wo ich tatsächlich in Zrenjanin in Serbien, genauer in der Vojvodina, auf einem Marktplatz stand, nachts um eins, nachdem dort bei den Dani Piva, die Tage des Bieres, Riesenfestival, wo natürlich viel getrunken wird. Und dann ist da so eine Opernsängerin mit dem lokalen Sinfonieorchester aufgetreten auf dem Marktplatz und hat alle Jugo-Smash-Hits zum Besten gegeben. Alle haben geweint und mitgesungen und noch mehr Bier und Schnaps getrunken und viel gegessen. Es war ganz toll. Also kommen wir aber diese Opernsängerin da abgetreten mit dem Sinfonieorchester, hat dann einen DJ aufgelegt. Auch das muss man sich vorstellen, um 1 Uhr nachts mitten in der Stadt. 5000 Leute rasten komplett aus zu diesem Song, ja? Und kennen den und tanzen und singen mit. Und du stehst halt dran irgendwie und sagst zu meinen Leuten um mich rum, sag ich irgendwie so, ist denen eigentlich klar, dass die quasi gerade so ein bisschen zu Skinhead oder Punkmusik tanzen? Irgendwie so, ja, so halb. Aber sie fanden es alle gut und alle kannten es. Also auch das, ne? Heute noch Riesenhits, Idoli oder eben Prilevo Kazalište, wenn du das heute spielst, du wirst immer jemanden finden, der tanzt. Sehr lustig auch bei denen jetzt, das kommt jetzt in dem Song, der ist ja ein bisschen einfacher, kommt das nicht so raus, aber die waren eben auch super kritisch, was so den Staat betrifft oder die Zustände im Land betrifft. Waren dann aber super beliebt dafür auch, haben dann auch tatsächlich den ersten gay-themed Song überhaupt in Jugoslawien gemacht. Niki Djačaci. Sorry. Some Boys. Genau. Und dann haben eben auch aber bei denen die Behörden gesagt, das ist Schund, und das sagt man tatsächlich in Jugoslawisch auch so, also in Serbokroatisch, Schund, da haben sie sich bei den Deutschen ausgeliehen, dieses Wort. Und dann mussten sie eben diese Steuer zahlen, beziehungsweise hatten diese Steuer auf ihre Platten, hat aber ihnen nichts, also keinen Abbruch getan, offensichtlich, bis heute Riesenhit. Genau. Es gab aber natürlich nicht nur Typen. Es gab auch ganz, ganz viele Frauenbands. Was ein bisschen schade ist, weil wir müssen das ja hier mangels technischer Möglichkeiten oder eingeschränkter technischen Möglichkeiten können wir jetzt nicht alle spielen. Aber eine ganz, ganz wichtige Frauenband tatsächlich, die lange bis Ende der 80er, von 81 bis Ende der 80er waren das eine reine Frauenband, waren Boy. Superband meiner Meinung nach, Boy, muss man dazu sagen vielleicht, für die Leute, die diese Sprache nicht kennen. Wenige gibt es. Genau, im Serbokroatischen werden Endungen verändert, je nachdem, ob etwas männlich oder weiblich ist. Und Boy ist einfach nur die weibliche Version von Boy. Genau. Und ja, auch ganz großer Hit meiner Meinung nach, Dosta, Dosta, Dosta von Boje aus Novi Sad. Tebi dajem filmove i slike, tebi dajem sve poznate priče. gledaš mi do lica, iako si odličan, izgledaš mi komičan. Ha! Tebi dajem, tebi dajem filmove i slike, tebi dajem, tebi dajem sve poznate priče, tebi dajem, tebi dajem cipere i šmin, tebi dajem, tebi dajem dva minuta pare. Dosta, dosta, dosta, svega mi je dosta, mikro od sve je tu, nema više mesta. Dosta, dosta, dosta, odlazak u boje, dosta, dosta, dosta, čula sam od koje. Okay, sagst du bitte nochmal, wer war das? Ich habe es mir nicht mehr erinnert. Das war Boye. Ah, Boye. Boye mit okay. Dosta, Dosta, Dosta. Großer Hit. Wie gesagt, es gab etliche andere Frauenbands. Es gab überhaupt natürlich noch viel, viel mehr Bands zum damaligen Zeitpunkt. Auch wirklich ganz viele Frauenbands, die sehr, sehr cool waren. Chaos fallen mir noch ein, mit K geschrieben. Und also, ja, da gab es wirklich etliches irgendwie, was richtig, richtig stark war. Jetzt sind wir ja aber zeitlich, sind wir ja im Moment immer noch vor den militärischen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen von Ende, ja fast schon Mitte 70er bis in die 80er reingegangen. Genau, also bei Boye muss man jetzt schon sagen, Boye haben ihr Album, ihr erstes Debütalbum tatsächlich, die gibt es seit 81 oder gab es seit 81, ihr Debütalbum kam aber erst 88 raus. Das heißt, das war ja dann schon, da gab es schon Schwierigkeiten, also man muss ja dazu sagen, ja, 80 oder 81, ich habe es jetzt gerade nicht, shame on me, nicht ganz im Kopf, ist ja Tito gestorben. 1980 tatsächlich. Ja, 80 war das, 80, ne? Okay. Ja. Genau, und dann, also große Staatstrauer, ist er dann mal einmal mit dem Zug noch durch Jugoslawien gefahren. Und dann ging es ja so über die 80er hinweg auch langsam los, dass dieses Land mehr und mehr in seine Einzelteile zerfallen ist. Oder im Zerfall begriffen war, die sich da gegenseitig an Kragen gegangen sind, allen voran die Nationalisten auf allen Seiten, die also da angefangen haben, ihre separatistischen Dinger rauszupacken irgendwie. Und worin das gemündet hat, wissen wir alle oder wissen wahrscheinlich alle, nämlich also dann im endgültigen Blutbad dann 91, als es dann richtig gescheppert hat irgendwie und dann 91 bis 95, also die ersten großen Jugoslawienkriege inklusive Belagerung von Sarajevo, die längste Belagerung seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, oder überhaupt. Mhm. Ganz, ganz schrecklich. Wer dazu übrigens ein gutes Buch lesen möchte, sei an dieser Stelle empfohlen von Tian Sila. Gibt es das Buch Radio Sarajevo. Kann ich nur jedem ans Herz legen, sich das mal reinzutun. Der hat dort tatsächlich autobiografisch über seine Kindheit in Sarajevo während dieser Belagerung geschrieben und über die Flucht von dort. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist ein tolles Buch. Es hat auch durchaus sehr, sehr viel Humor auch drin irgendwie. Also diesen Galgenhumor, der den Jugos oder Ex-Jugos auch sehr eigen ist. Genau. Und ja, also diese Kriege haben natürlich auch Spuren hinterlassen in der Kulturszene, in der Subkulturszene. Also am Anfang ist, glaube ich, generell nicht ganz so viel passiert. Gleichzeitig ging es aber weiter, je nachdem, woher die Bands natürlich auch kamen. Andere Bands, also ganz prominentes Beispiel, eben da auch wieder Sabrandino Pugine aus Sarajevo, die haben sich getrennt. Die haben sich schon vorher getrennt von ihrem Sänger oder der Sänger sich von ihnen. Da war das wohl noch nicht so politisch. Da ging es wohl mehr so darum, dass sie so business- und freundschaftsmäßig irgendwie nicht mehr so richtig klargekommen sind. Aber Dr. Nele, wie der heißt, der Originalsänger, oder wie er sich nennt, der war eben Serbe und ist dann auch tatsächlich so, als das da losging, ist er direkt irgendwie nach Belgrad abgehauen. Und das kam dann wohl bei den anderen auch nicht so richtig gut an. Der hat sich dann später auch mit dem Kusturica, mit diesem Filmregisseur, für den hat er ein paar Soundtracks gemacht und hat sich dann auch mit dem zusammengetan. Und da weiß man ja auch mittlerweile, dass der ein ziemlich, ziemlich wilder serbischer Nationalist ist in Teilen. Und genau, also auch da, ne, es hat Spuren hinterlassen, aber nichtsdestotrotz, es ging weiter. Die Leute haben weitergemacht. Ich würde sagen, wir hören noch einen, dann kommen wir vielleicht mal kurz in die Gegenwart oder relativ in die Gegenwart. Sprechen wir mal einfach von Mitte der 90er. Da gibt es nämlich eine ganz, ganz tolle Band. Und jetzt muss ich wieder schauen, dass ich den Namen richtig ausspreche. Und ich habe ihn mir natürlich nicht notiert und kann ihn hier nicht richtig ablesen. Ich spiele es einfach mal und dann sage ich den Namen. Und danach sagst du uns, wer es gewesen ist. Dann sage ich den Namen danach. Genau. Das ist eine Band tatsächlich aus Srenjanin, das ich eben erwähnte, mit ihrem Song Moja Soba, Mein Zimmer. Okay, jetzt sag uns bitte nochmal, ja, wer das gewesen ist. Ja, Origin Protivo Otmečara. Ich kann es mir auch immer nicht merken, weil es tatsächlich, auch die meisten Leute sprechen von ihnen nur als Origin. Aus Srenjanin. Tolle Band. Die Band gibt es noch, leider nicht mehr mit dieser fantastischen Sängerin. Die hat sich irgendwie mit dem Gitarristen zerstritten oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas war da auf jeden Fall. Gibt sie leider nicht mehr in der Besetzung. Aber die ersten beiden Platten wurden jetzt nachgepresst oder werden jetzt nachgepresst. Ich habe sie auf jeden Fall vorbestellt. Die zweite Platte, lustigerweise von denen, also da sprechen wir jetzt von Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er, weil glaube ich die zweite Platte war Ende 90er eher. Das war damals die erfolgreichste Platte in ganz Serbien. Total abgefahren. Mit so Power-Pop Zeug. Also man sieht, es setzt sich durch, in Jugoslawien gibt es irgendwie einen großen Hang zu Rock'n'Roll-Musik, nicht nur Turbo-Folk und so ein Krempel. Und auch nicht nur Volksmusik und Lipa Brena, wenn die auch große Hits hat, das wollen wir nicht verschweigen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, man kann sich da fürchterlich reinstürzen, man kann da in ganz große Rabbit Holes fallen, wenn man sich damit beschäftigt. Diesbezüglich würde ich auch noch wirklich an die Hand reichen, auf jeden Fall als Empfehlung die Folge über Jugopunk von Balla Balla Balkan, von dem Podcast Neues von Balla Balla Balkan. Ganz großartige Typen und die Folge ist auch sehr, sehr gut. Auch angereicht sei auf jeden Fall das Buch In Search of Tito's Punks von Barry Phillips. Das ist, glaube ich, das einzige Buch, das ich bislang gefunden habe über Jugopunk, das in Englisch ist und nicht serbo-kroatisch. Das ist über einen Typen, der also eine Reise durch Ex-Jugoslawien gemacht hat. Den Grund, den müsst ihr selber rausfinden. Er war auch mal in einer Band und da gibt es auch eine sehr groteske Geschichte dazu. Das ist total witzig und es macht wahnsinnig Spaß zu lesen. Es ist sehr, sehr gut transkribiert, seine Interviews. Barry Phillips, In Search of Tito's Punks. Unbedingt eine absolute Empfehlung. Auf und dann kam Punk beim Podcast. Gibt es eine sehr, sehr tolle Folge mit Alex aus Belgrad, der auch über seine Zeit in den 80ern und dann auch in den 90ern erzählt. Das ist sehr, sehr spannend. Genau. Ansonsten, lass uns noch einen Song hören. Wir hören uns auf jeden Fall gleich noch einen Song an. Ich kann nur sagen, ich hoffe, es war vielleicht diese Folge dann mal erbaulicher als die Themen, die wir sonst so haben. Du hast uns auf jeden Fall schön abgelenkt. Danke dafür. Eine wunderbare Form des Eskapismus, oder? Man muss ja auch ab und zu mal der Realität entfliehen. Das können die Jugos übrigens auch sehr gut. Deswegen würde ich auch zum Schluss einen Song spielen von einer Band, die heißt Jugosloveni. Und sie haben einen Song gemacht, der heißt Jugosloveni. Und ich bin der Meinung, das sollte eigentlich sollte sich Jugoslawien wieder vereinigen, all diese tolle Kultur wieder aufleben lassen und dann sollten sie das als Nationalhymne nehmen. Es geht nämlich nur darum, dass sie wahnsinnig viel fluchen, dass sie wahnsinnig viel trinken, gerne essen und gerne bei der Arbeit Pause machen, um in die Kneipe zu gehen. Und das zeichnet sie aus als Jugoslawen. Und so viel Selbstironie, das macht doch Spaß. Also, bis demnächst.